Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Über Gida Leaks haben wir Zugang zu folgendem Audiomaterial erhalten, das wir euch nicht vorenthalten wollen. Liebes Tagebuch. Eintrag vom 30. Januar 2015. Liebes Tagebuch. Letztes Wochenende war ich wieder auf der Pegida-Demo in Dresden unterwegs. Das war schön. Ich war am Montag dann auch wieder da zum Konzert der Gegner. Das sind alles Idioten, aber ich muss gestehen, das war auch schön. Aber auch ziemlich gemein, dass die da so gute Musik laufen lassen. Und dann waren da auch noch so viele Ausländer. Also diese Inländer mit ausländischen Wurzeln, also mit Migrationshintergrund. Naja, die anderen halt. Ich muss gestehen, ich bin etwas frustriert. Ich finde es nicht gut, wenn die Ausländer mich mit geschliffenem deutschen Grund und Boden reden. Das ist so nicht in Ordnung. Ich gehe doch auch nicht zu denen und spreche dann in besserem Arabisch oder Israelisch mit denen oder wie auch immer die Sprache heißt. Das ist nicht in Ordnung. Oder wenn die anfangen, Kartoffeln zu essen, das geht gar nicht. Das ist unser Gemüse. Da könnte man ja fast meinen, Nationen wären erfunden, unsere Kultur gäbe es überhaupt nicht. Aber nee, du, nicht mit mir. Ich kann das auch nicht mehr hören mit diesem, du isst doch auch gerne Döner. Bleib bloß weg. Ich meine, das weiß doch jeder, dass der Döner-Kebab in Deutschland erfunden wurde. Von Türken, aber in Deutschland. Da soll mir einer kommen und behaupten, ich würde undeutsches Essen essen. Lass mich bloß in Ruhe. Aber jetzt ist eh alles vorbei. Zwei Pegidas, ach du grüne Neune. So viel Zeit habe ich nun auch nicht. Ich bin extrem beschäftigt. Montags muss ich immer schon auf The Walking Dead verzichten. Was denn noch?